Vielleicht nicht so ganz genau dieselbe Rolle, aber es ist im Kommen. Also es gibt im Iran 35 Millionen User. Also wenn man denkt, dass im Iran 70 Millionen leben und einige sind auch ältere Menschen und einige Kinder, die noch nicht damit arbeiten, dann sieht man, dass sehr viele Erwachsene damit umgehen können. Aber gilt diese stille Revolution, so hat man die Technologie ja auch bezeichnet, für das ganze Land? In Teheran gibt es mehr als 4000 Internetcafés. Wie sieht es in anderen Städten, vor allem auch auf dem Land, aus? In sehr vielen Städten gibt es genauso viel wie in Teheran Internetcafés und es gibt jetzt in kleinere Dörfer auch Internetcafés. Also die Menschen im Iran sind gewohnt jetzt, vor allem weil die Bevölkerung sehr jung ist, also 60% der Iraner sind unter 30 Jahre alt, sie lernen ganz gut mit modernen Medien umzugehen. Zum Beispiel im Iran hat fast jeder Erwachsene oder ein bisschen Jugendliche schon ein Handy. Und wenn man schon mit einem Handy umgehen kann, das bedienen kann, das ist sehr viel. Also man hört das in entlegene Dörfer, was weiß ich, hier der Privatschlachter am Straßenrand oder jeder Mensch, der so Kleinigkeiten auf der Straße verkauft, schon ein Handy hat und mit Handys umgehen kann. Im Internet spielen vor allem die Blogger eine große Rolle. Auf welchen Wegen tauscht man sonst noch Informationen aus und versucht, sich auf dem Laufenden zu halten? Also man tut es per SMS vor allem, also wenn Telefone funktionieren, also in diesen Tagen werden sie immer zeitweise abgeschaltet, beziehungsweise der SMS-Funktion wird abgeschaltet, aber die Menschen helfen sich gegenseitig. Zum Beispiel es gibt Twitter, Facebook und andere Programme, wo die Leute sich rege jede Sekunde, jede Minute austauschen können, so dass zum Beispiel, wenn jemand zu Hause sitzt, weiß genau, oder sogar wenn ich hier in Berlin sitze, weiß ich, wann, an welche Kreuzung, welche Menschenmenge zusammengekommen sind. Die berichten wirklich jede Sekunde, jede Minute darüber, was wo los ist. Sie haben den Online-Dienst Twittern angesprochen. Das ist eine Art SMS, die nicht nur einen Empfänger erreichen kann, theoretisch Hunderttausende. Ja. Diese Informationen dürften sich doch wahrscheinlich vor allem junge Leute bedienen. Genau, also aber ganz so ist das nicht. Also man wundert sich, ich habe in meine Verwandte zum Beispiel eine Frau, die bald 80 Jahre alt wird und sie hat eine E-Mail-Adresse, heißt Maman Bozorg, also Großmutter hat so und so. Also das ist so ein Fieber, ist einfach rumgegangen. Es ist nicht nur so, dass die jungen Menschen zu Internetcafés gehen und die Informationen sich reinholen, die kommen wieder zurück in der Familie und die richten für ihre Mutter oder Großmutter oder Vater eine E-Mail-Adresse und oder erzählen auch, was sie gesehen haben. Also es ist wirklich sehr verbreitet im Iran. Frau Basiri, wir haben über das Internet geredet. Wie gleichgeschaltet sind die Zeitungen bei Ihnen? Gibt es überhaupt noch kritische Blätter? Es gibt kritische Blätter, aber die sind auch Zwänge ausgesetzt. Also es gibt Reformzeitungen, die jetzt noch nicht verboten sind, sie kommen raus, aber die dürfen zum Beispiel über Demonstrationen überhaupt nicht schreiben, kein Wort. Und die dürfen zum Beispiel auch über Wahlfälschung überhaupt nicht schreiben, die dürfen diese Worte überhaupt nicht benutzen. Und das kommt daher, dass die Menschen im Iran schon seit 30 Jahren gelernt haben, mit diesen Einschränkungen umzugehen. Die haben tausendmal versucht, etwas, also die rote Linie zu überschreiten und sie sind jedes Mal also mit der Nase also gelandet und dann haben sie jetzt versucht, sich mit diesen Verbote und mit diesen Einschränkungen zu arrangieren. Also sie wissen, wenn sie etwas anderes schreiben wollen, noch existieren wollen, dürfen sie bestimmte Themen nicht ansprechen. Und wahrscheinlich haben Leser auch gelernt, zwischen den Zeilen lesen zu können. Genau, und außerdem die Menschen im Iran, die haben auch rege Austausch auf der Straße, im Taxis, also es gibt bei uns Sammeltaxis. Also hier redet man kaum auf der Straße oder beim Einkaufen mit der Verkäuferin oder so über gesellschaftliche Themen. Aber im Iran ist das anders, also jeder redet mit jedem. Und jede Taxi, jede, was weiß ich, Arztvorzimmer ist schon ein Platz für die Austausch. Und wie sind die Empfangsmöglichkeiten elektronischer Medien? Es strahlen ja amerikanische Sender ins Land, auch die BBC, die Deutsche Welle. Werden auch diese Informationen genutzt? Ja, öfters werden diese Informationsquellen von Menschen im Iran benutzt, um miteinander zu kommunizieren. Es ist nicht so, dass man von Ausland irgendwas vorserviert, sondern die Menschen, die wissen, dass sie im Iran ihre Meinung nicht offen sagen können oder bestimmte Infos nicht weitergeben können, die wenden sich an diese ausländischen Medien und die strahlen wiederum in den Iran aus. Man muss sich so vorstellen, die sind so ein Platz, wo Iraner sich im Iran austauschen können. Aber da gibt es auch Einschränkungen. Also zeitweise versucht die iranische Regierung, so weit wie es möglich, diese Möglichkeiten einzuschränken, indem sie zum Beispiel Parasiten ausstrahlen, so dass man es nicht empfangen kann. Aber in der Regel sind die nicht damit so erfolgreich. Manchmal kommen sie auch in die Wohnungen und steigen auf Dächer und diese Satellitenantennen werden also entfernt. Aber das ist eigentlich längst Vergangenheit. Man hat schon gesehen, dass sie damit nicht Erfolg haben.